lukrative Hausprojekte, Miethäuser, Syndikat, Nachbarschaftsgarten, Pflegedienst, Vokütag und Bauantrag. Ich glaube, alle brauchen ein Leipzig. Und was ich so als die Essenz von diesem Mythos wahrnehme, ist dieser Glaube daran, dass irgendwie was anderes möglich ist als der normierte Lebenslauf und das an den Markt angepasste Arbeiten, kreativ werden und so weiter, sondern dass es da irgendwie so einen Raum von Freiheit gibt, in dem wir tatsächlich irgendwas machen können, was uns bewegt oder so. Und ich glaube, dass der Glaube an so einen Raum, der ist staatstragend. Tapfer sein und nicht vergessen, woraus unser Leben besteht, aus Interessen und Projekten sind stiftenden Konzepten, die Patrick Identität. Also ich weiß nicht genau, ob es Leute gibt, die nicht glauben, dass es so einen Ort gibt und ob die das schaffen zu überleben. Und das ist gut, wenn der Ort immer woanders ist, weil dann muss er sich nie realisieren. Aus dem ganzen Land ziehen junge Menschen nach Leipzig. Künstler und Start-up-Unternehmer bescheren der Stadt eine neue Gründerzeit. Ist die Ostmetropole das bessere Berlin? Swinging Leipzig. Subkulturelles Image und Marketing. Ein Feature von Marcel Rabe und Manuel Walz. Lange Zeit verkümmerte Leipzig vor sich hin. Eine Stadt in der Mitte Ostdeutschlands, aber am Rande der Wahrnehmung. Der Wandel kam erst später nach Leipzig. Er hatte Vorboten mit dem Erfolg Neo Rauchs und den anderen Malern der neuen Leipziger Schule. Inzwischen hat ein Hauch von Euphorie die Stadt ergriffen. Der Spiegel, 22. Oktober 2012 und die Berliner Zeitung am 8.9. Mai 2013. 2012 ist Leipzigs Einwohnerzahl um etwa 10.000 Menschen auf 542.300 gewachsen. Jeder zehnte Neuleipziger kommt aus Berlin. Jedes Jahr wächst auch die Zahl der Studenten, vor allem aus dem Westen Deutschlands. Inzwischen leben 40.000 Hochschüler in der Stadt. Und es scheint, als teilten sie das Gefühl, hier etwas Großes reißen zu können. Das lag einfach daran, dass da schon in den letzten Phasen von der DDR Häuser mit besetzt wurden. Schwarz gewohnt hieß das. Und die dann einfach das quer über die 90er auch mit verteidigt haben, diesen Zustand, und dann ihre Häuser da ausgebaut haben und einfach da gesiedelt sind. Und dass halt Stück für Stück sich da diese Szene ausbreitete und einfach diesen Stadtteil da verändert hat im Endeffekt. Und ich glaube, das hat auf alle Fälle viele Leute aus dem Rest Deutschlands nachgezogen. Das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum viele herkamen, die das auch irgendwie wollten, Selbstverwaltung und ein freies Leben. Lars Werner, freier Künstler. Mitglied im Verein zur Förderung unabhängiger Kunsträume im Leipziger Westen, ebenso wie Anna Schimkat. Also mal von mir ausgehend war es so, dass ich schon während des Studiums in Weimar am Bauhaus immer gerne einen eigenen Raum haben wollte, wo ich gerne mit dem Raum, mit anderen Künstlerinnen, mit anderen Akteurinnen und vor allen Dingen auch einen Platz zu haben, wo ich Kunst zeigen kann, die ich gut finde. Wo ich meine, dass es wenig Platz gibt für die Installationen, auditive Kunst zum Beispiel, Performance. Es war zuerst die Fabrik, wo ich zuerst dann gewohnt habe, diese 8-Mann-WG, die waren 8 eingetragene Mieter und halt immer irgendwie 12 und noch mehr Leute, die da geschlafen haben oder einfach nur dort waren und dort abgehangen haben oder nach der Fusion ausgenüchtert. Das war, wie man sich das vorgestellt hat, du bist irgendwo reingekommen und der Laden war voll und es waren Leute, die zusammen gewohnt haben und Sachen gemacht haben. Ich kam gerade rein und irgendjemand hatte als erste Maßnahme dieses riesige Fenster rausgebrochen und für Platz für ein noch riesiges Panoramafenster gemacht, das dann irgendwie erst ein halbes Jahr später eingebaut wurde. Bis dahin war es mit einer Plane abgedeckt, also es war echt wild und super halt. Man kam an und dachte, yes. Man braucht auf jeden Fall erstmal einen sehr leeren Raum. Und dann muss man mit Kalkfarbe die Wände anklatschen und dann aus irgendeinem Gerümpel eine Bar bauen. Und unter die Bar müssen Bierkästen, aber keine Zapfanlage. Tim Herrmann arbeitet als Statistiker in Berlin, lebt in Leipzig. Irgendwie ein fränkisches Bier, ein billiges Bier und eine Mate, am besten eine Biomate aus lokaler Erzeugung und nicht Clubmate, weil Clubmate ist ja auch irgendwie angekommen. Und dann das Interieur, das sich selbst abbildet in der Kunst, die die Gäste irgendwann mal gemalt haben, die dann da rumhängt und eingeraucht wird. Und die Gäste, die dann hinter die Bar kommen auch und akquiriert werden als Personal. Yes. Wohin? Wo ist Platz zum Leben und zum Arbeiten? Und der Süden... Konnewitz. Krasses Image, schon aus DDR-Zeiten. Konnewitz und das Studentenviertel Südvorstadt. Der Süden erschien uns total langweilig. Und im Westen? Plagwitz, Lindenau. Lützener und Karl-Heine-Straße, Merseburger und Georg-Schwarz-Straße. Und hier im Westen hat der Wind noch so um die Ecken gefegt. Das ist total interessant. Schien. Oh, es ist blöd. Ich habe an der Uni Zürich Ethnologie studiert im Hauptfach, Geschichte im Nebenfach unter anderem. Und war aber dann irgendwie immer so kein so typischer Ethnologe, der jetzt möglichst das weit weg und Afrika oder Lateinamerika oder was weiß ich was und das Exotische sucht, sondern ich bin dann irgendwie in Leipzig gelandet und habe dann meine Feldforschung quasi hier so über die Stadtteilentwicklung in Lindenau gemacht. Tobias Bernett wohnt in Leipzig, Berlin und Zürich. Mitbegründer der Wohnungsgesellschaft Zentral, die sanierungsbedürftige Häuser in Leipzig in selbstverwaltete Wohnprojekte umwandelt. Also was hier halt ganz interessant war an der Georg-Schwarz-Straße, weil das echt so als quasi super abgefuckt galt noch vor wenigen Jahren und wir irgendwie die Ersten waren. Leipzigs vergessener Westen. Kein Stadtteil ist so marode wie Lindenau. Bild, 19. August 2009. Die Bedingung ist, dass die Stadt erstmal nicht interessiert, was tatsächlich los ist. Und ich glaube, das war ja in Berlin wie auch in Leipzig eine ganze Zeit lang so, dass einfach die Stadt mit wirklich genug anderen Sachen beschäftigt war, um nicht auch noch irgendwie die Kultur in ihr kaputt zu machen. Das Viertel ist geprägt durch einen überdurchschnittlich hohen Bestand an unsanierten, leerstehenden Häusern und Läden. Website der Wohnungsgesellschaft Zentral. Einen hohen Anteil von Arbeitslosen und Transferleistungsempfängerinnen und vielfältigen sozialen Problemen. Gerade wenn man in so ein hat diese typische Pioniergeschichte, in so ein schlecht beleumundetes Gebiet kommt und dann irgendwie den Eindruck hat, wir machen jetzt hier was Neues, dann setzt man so einen quasi Nullpunkt für sich selber. Und es ist natürlich nicht so, dass es da vorher irgendwie nichts gab, aber halt von der Wahrnehmung her, zum Beispiel bei den Leuten von der Stadtverwaltung, war es halt auch so, okay, das sind jetzt irgendwelche Verrückten. Ich glaube, am Anfang war es so, weil irgendwie niemand so richtig mitgekriegt hat, was man hier hat. Und als das so langsam allen klar wurde, dass hier irgendwie dann doch bald was passieren wird und dass mehr Leute jedes Jahr kommen, dadurch hat sich das dann geändert. Und dadurch wurde es dann weniger frei im Endeffekt. Aus dem schmuddeligen Westen ist längst das dynamischste Stück Leipzig geworden. Und die Menschen, die hier leben, wissen das zu feiern. Bild, 21. Juni 2013. Hauptstadt der Träume. Der Spiegel, 22. Oktober 2012. Dieser Ort ist kein Traum. FAZ, 11. November 2011. Es ist ein Disneyland des Unperfekten. Und die Zeit. Am 1. Oktober 2013. Kann Leipzig Heipzig überleben? Ja. Also ich meine, welchem Hype soll man denn überhaupt glauben? Also ich meine, auch einem Heipzig-Hype glaube ich nicht. Heipzig? Was soll das sein? Porsche oder was? Kein Mensch sagt das hier. Ich finde, es ist halt immer spannend, dass da alle gerade drüber reden wollen und dass wir auch gerade drüber reden. Maja Dolderer, Musikerin, arbeitet in Halle an der Saale, lebt in Leipzig. Für mich ist das Spannende daran vor allem, was das für einen Reiz ausmacht, darüber zu sprechen. VW-Bus T3 Westfalia, iPod, iPhone, iPad, Mac, Bionade, Lonely Planet, Clubmatte und also das reine Sprechen darüber scheint ja irgendwie schon so einen Lustgewinn zu haben. Jedenfalls das Singen. Tapfer sein und Maja Dolderers bestaussehendster Chor Leipzigs. Woraus unser Leben besteht. Und der schlecht bezahlteste auch. Und auch wenn wir jetzt darüber sprechen, tragen wir ja zu so einer Mythenbildung und zu so einer Narration von irgendeinem sagenumwobenen Ort bei. The 31 Places to Go in 2010. New York Times, 7. Januar 2010. Die 31 Orte, die man 2010 besuchen sollte. Number 10, Leipzig, a small industrial city in the former East Germany. Gigs can be heard year-round in the city's underbelly of abandoned factories and squats that look a lot like Berlin, maybe 10 years ago. Und das war wahrscheinlich das größte Gift, was man irgendwie irgendwo sehen konnte, dass man aussieht wie Berlin in den 90ern. Was ich hier glaube, dass es nicht stimmt, aber ja, das stand auch noch mit drin. Und das wird seitdem immer wieder zitiert. Die habe ich auch gelesen, die Liste, und mich auch ein bisschen gewundert. Andererseits, aber ich zugeben, gegebenermaßen auch gefreut und mich quasi geschmeichelt gefühlt, dass meine Stadt, von der ich Teil bin, auf einmal in der New York Times auftaucht. Die Stadt bietet ein Lebensgefühl, das mit dem Ende von Kindheit und Jugend für die meisten Menschen verloren geht. Man kann sich in Leipzig tatsächlich wie ein Kind fühlen. Auf Wiesen und Stoppelfeldern toben. Das in eine riesige Wundertüte gefallen ist und anfängt, begeistert darin herumzukramen. Auf der Treppe vor dem Jugendzentrum die Zeit sinnlos verstreichen lassen. Und in den kleinen Hütten der Spielplätze heimlich rauchen. Die Euphorie junger Leipziger ist ansteckend. Die Zeit und die Berliner Zeitung. Das ist ein verlorenes Idyll. Eingetauscht wurde die Freiheit gegen eine volle Arbeitswoche, den Lunch im Szene-Restaurant und den Einkaufsbummel durch Innenstädte, die vor Modefilialen aus den Nähten platzen. Orte, an denen kein Geld ausgegeben werden muss, wo der Mensch ineffizient und ineffektiv sein darf, davon gibt es nicht mehr viele. Leipzig ist so ein Ort. Das hat so was Exotisches, ne? Das hat so was wie edle Wilde irgendwie. Dass irgendwie ein Journalist von einer West- oder Süddeutschen Zeitung oder was weiß ich was, hier irgendwie Leute antrifft, die von ein paar hundert Euro im Monat leben und irgendwie den Eindruck aber erwecken, so total ihr Ding zu machen, ihr Ding durchzuziehen. Das ist natürlich genau die Art von Leben, von der vielleicht jemand, der irgendwie sich für ein Einfamilienhaus verschuldet hat im Vorort von was weiß ich welcher reicheren Stadt und jeden Tag zu seinem Angestelltenjob geht, vielleicht ab und zu träumt. Das ist natürlich überhaupt nicht ein realistisches Bild in dem Sinne, aber ja, da kann man Bilder erzeugen, da kann man Geschichten verkaufen. Yes, eine riesige Wundertüte. Die neuen Kids, die ankommen, kommen auf jeden Fall mit anderen Geldern als früher. Sie haben einen wesentlich anderen Radius in ihrer Bewegungsfreiheit, als irgendwie wir vor 7 Jahren das hatten. Und sie können sich krassere Projekte leisten, sie können sich viel schneller Häuser kaufen und können wesentlich andere Dinge tun in der Stadt, die teurer geworden ist, als wir vor 7 Jahren, als sie auf jeden Fall noch günstiger war. Und das zieht natürlich auch einfach wieder einen anderen, ganz anderen Kundenstamm nach sich, ein ganz anderes Klima. Der ganz große Teil des Hypes, wenn man das so nennen will, der hat herzlich wenig mit der Mikrolage jetzt hier zu tun und mit den ganzen hipsterigen Kulturprojekten und so, sondern das ist einfach die Demografie in Ostdeutschland und der weltweite irgendwie Trend zur Reurbanisierung, wenn man es so nennen will, also dass Leute wieder in Städten wohnen wollen und dass dem natürlich die Immobilienwirtschaft folgt. Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Schwarmstädte gerichtet werden. Die 20- bis 35-Jährigen konzentrieren sich heute weit stärker räumlich auf bestimmte Städte als in früheren Jahren. Aus einer Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge 2013. Wohnimmobilien zur Altersvorsorge. Worauf muss man achten? Während in Gera die Zahl der Treffpunkte junger Menschen ständig abnimmt, wird in Leipzig häufiger ein neuer Club eröffnet. Minderheiten rotten sich eben zusammen. Dadurch wird in einzelnen Stadtvierteln ein junges Lebensgefühl erzeugt. Am Anfang haben wir gesagt, okay, warum wollen wir das eigentlich machen? Es hat uns natürlich gereizt, so ein ganzes Stadtgebiet zu entwickeln. Als Bauträger, Projektentwickler hat man ja nicht oft die Gelegenheit. Und es war ein unbeschriebenes Blatt. Man musste also, konnte wirklich sich frei entfalten. Wir haben eine sehr solide und auch schöne Bausubstanz. Yvonne Mantai, Projektleiterin der Leipziger Stadtbau AG. Ein Bauträger und Projektentwickler, der Immobilien saniert und verkauft. Wir haben natürlich sehr viel Fläche, die Platz lässt für eben nicht nur Wohnungen, sondern wo man wirklich konzeptionell arbeiten kann, wo man also einen Lebensraum schafft, der den Leuten, die hier wohnen, also nicht nur das Wohnen ermöglicht, sondern das Besserleben sozusagen. Ja, so wie wir es getauft haben, das Besserleben-Konzept. Ich wurde auch schon aus einem Stadtteil weggentrifiziert. Ich habe in Schleußig gewohnt und Schleußig ist heute mehr oder weniger fertig. Und als ich nach Schleußig gezogen bin, dann kostete das Bier in meiner Stammkneipe, glaube ich, 1,80 und heute kostet es 3,20. Also wenn mehr Menschen in eine Stadt ziehen und mehr Menschen in eine Stadt wohnen, dann verändert sich diese Stadt. Gerade hat man die ewige sächsische Rivalin Dresden wieder mal in der Bevölkerungszahl überholt. Aber diese wachsende Beliebtheit Leipzigs hat auch einen Preis. So billig wie bislang werden die Mieten nicht bleiben. FAZ Online, 2. Oktober 2011. Liebes Leipzig. Robert Schimke, ehemaliger Chefredakteur des Stadtmagazins Kreuzer. Liebes Leipzig, ich werfe dir nicht vor, dass du dich verändert hast. Ich habe dir verziehen, dass du deine Innenstadt an Handelsketten verscherbelt hast. Ich war nachsichtig, als du die Plattenbauten aus der City räumen ließest. Und ich habe dir nicht die Liebe aufgekündigt, obwohl du es zulässt, dass dein derzeitiger Oberbürgermeister deine größten Probleme einfach weglächelt. Aber ich verzeihe dir nicht, dass du ihm sein Bekenntnis zur Normalität durchgehen lässt. Er begeht Verrat an deinem Leitmotiv, dem Fantasieren darüber, was du sein könntest. Ich verzeihe dir auch nicht, dass du deinem Baubürgermeister erlaubst, zu behaupten, das Angebot zentrumsnahen billigen Wohnraums sei immer noch größer als in vergleichbaren Weststädten. Wir sind das Bauvolk der kommenden Welt. Wir bauen ein Hausprojekt mit allen. Herzlich willkommen im Brunnenviertel. Ein Quartier für alle Generationen. Kurze Wege, gelebte Nachbarschaft und der nahe Auenwald sind nur einige seiner Vorzüge. Energetisch saniert, intelligent vernetzt und ausgestattet mit einem ökologischen Mobilitäts- und Parkraumkonzept, schreibt es die Zukunft des Wohnens im Leipziger Westen. 61 historische Gebäude, 38.000 Quadratmeter Fläche, 4 grüne Innenhöfe und ein nachhaltiges Konzept. Alle 4 Karrees werden gebaut, also das Karree wird als erstes fertig, bis ungefähr Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres. Die anderen 3 Karrees geplant, Fertigstellung im 2016. Und dann werden wir ca. 40 Millionen Euro investiert haben. Das ist also derzeit das größte Sanierungsvorhaben in Sachsen überhaupt. Einige der lebendigsten Theater und Galerien, aber auch Neo Rauch und die Baumwollspinnerei sind im unmittelbaren Umfeld ebenso zu finden wie Westwerk und Tapetenfabrik, das Galeriennetzwerk Lindenow oder das Familienkulturprojekt Chaos. Natürlich profitieren andere davon, von dem, was wir gemacht haben. Auf der einen Seite gibt es das Profitieren in dem nicht kommerziellen Sektor. Und das sind zum Beispiel die ganzen Kunsträume, die jetzt in den letzten Jahren auch hierher gezogen sind, die auch meistens sehr temporär funktionieren und die hier nur so temporär funktionieren können, weil es dieses starke Netzwerk gibt. Aber es gibt auch so jemand wie die Stadtbau AG, die in ihrem Prospekt damit wirbt, wie kreativ dieses Viertel ist. Da gab es jetzt gerade wirklich ein großes Problem, weil wir damit aufgezählt sind, also würden wir die unterstützen. Es hat uns niemand gefragt, ob sie uns da reinnehmen dürfen. Das ist ein Profit, wo man schon so eine fragwürdige Entwicklung schon wahrnehmen kann. Ja. Wir haben dann ziemlich lange Zeit uns genommen für die Projektentwicklung, haben uns eingebracht in dieses Akteursnetzwerk vor Ort, das in Lindenau sehr stark ist und auch sehr niveauvoll. und haben viele Veranstaltungen selber gemacht, um die Leute hier vor Ort herzuziehen, um Gespräche zu führen. Ich meine, wer gentrifiziert besser als ein Haufen Kulturarbeitslose irgendwie? Und wer macht im Endeffekt, und das hat man im Prenzlauer Berg gut gesehen, wer macht im Endeffekt alles viel hübscher für Kinder, nachfolgende Kindergenerationen, als einfach eine wilde Horde Punker? Naja, also sobald irgendwie solche Leute da sind, irgendwie kommen einfach auch Leute nach, die dann irgendwie daraus eine Werbung machen, die daraus irgendwas generieren, was ihnen irgendwie nutzen könnte. Schon in 2010 haben wir gesagt, wir machen hier so einen Café als Stützpunkt in die Wüste. Wir wollen einfach, dass die Leute herkommen ins Brunnenviertel, dass man einen Ankerpunkt hat und dass wir auch sagen, also hier können auch Leute was aufbauen, Gründer, ja. Und dann haben wir eben das Café Schwarz initiiert, das ist ja auch, das war mietfrei. Wir haben dort sehr viel Geld in den Ausbau gesteckt, aber natürlich der Betreiber hat auch ganz viel gemacht und Freunde, Bekannte. Das war einfach auch ein sehr schönes Projekt, ja, aber damals eben in eine leere Gegend. Yes, eine riesige Wundertüte. Wir würden das auch gerne erhalten, aber wahrscheinlich mit einem anderen Betreiber. Das bisherige Konzept hat gut in die Vorsanierungszeit gepasst, während der Bauzeit auch noch funktioniert, aber wahrscheinlich anschließend nicht mehr. Also es gab dort viele Veranstaltungen, Musik und viele junge Leute, die auch vor der Tür standen, geraucht haben und so. Das war okay, weil ja hier niemand war. Aber natürlich, wenn wir hier bauen, muss das Konzept angepasst werden, was auch schön ist. Also wir wollen auf jeden Fall wieder das Café für die Mieter, für die Nutzer hier. Ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, ist es halt den ganzen Tag geöffnet und früh kommen die Mütter mit ihren Kindern auf den Kaffee und nachmittags die Omas und essen Kuchen und abends gehen halt die Eltern mit dem Babyfon rüber und trinken noch einen Wein und essen was Kleines. Ja, also das wäre schön. Yes. Im Kern geht es eigentlich um die Frage, wem gehören die Häuser und wer kann sich's leisten, wo zu wohnen. Das ist in erster Linie eine sehr banale ökonomische Geschichte. Das ist einfach hier die gerade die unsanierten und leerstehenden Häuser, die es noch gab, es geht jetzt tatsächlich langsam zu Ende, zumindest an der Ecke, in den letzten Jahren einfach vorerst noch auf kein Interesse schließen seitens der normalen Akteure in diesem Feld, also der irgendwie kommerziellen Immobilienentwickler, und deswegen so eine Lücke sich auftat, wo eben irgendwie Gruppen von auch jüngeren Leuten mit wenig Geld, wenn sie irgendwie zusammenlegten und ihre Eltern anpumpten und so, tatsächlich ein ganzes wunderschönes gründerzeitliches Mietshaus kaufen konnten. Und die Situation ist halt schon ziemlich speziell. Das ist eben das Zusammenkommen, das doch einigermaßen Großstädtische mit dieser zeitweisen, teilweisen Verlassenheit, die eben diese Lücke aufgetan hat. Und das ist, glaube ich, tatsächlich gerade das, was Leipzig zu einem besonderen Fall gemacht hat während der letzten paar Jahre. So. Die Menschen, die in den einzelnen Projekten leben, arbeiten oder sich in politischen Gruppen engagieren, bestimmen alles, was ihr Haus betrifft. Eigentümerinnen sind sie trotzdem nicht, weder als Einzelne noch als Gruppe. Eigentümerin ist die jeweilige Hausbesitz GmbH, an der das Mietshäuser-Syndikat als ein Gesellschafter beteiligt ist. Von der Idee her genossenschaftlich wurde bewusst eine andere Rechtsform gewählt. Gemeineigentum an Haus und Grund, bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit wenig Geld, Raum für Gruppen und politische Initiativen und das alles in Selbstorganisation. Selbstdarstellung des Mietshäuser-Syndikats, das seit mehr als 20 Jahren marode Altbauten aufkauft und sie der Immobilienspekulation entzieht. Denn die Besitzstruktur verhindert, dass die Gebäude jemals weiter veräußert werden können. Und oft sind die Hausprojekte also nicht nur eine Form, den Immobilienbesitz anders zu regeln, als jetzt irgendwie das sonst so gemacht wird, sondern halt auch als Lebensform was anderes, weil oft leben dann die Leute eben in Gemeinschaft mit gemeinsamer Ökonomie teilweise oder mit auf jeden Fall Formen von solidarischem Haushalten. In Leipzig sind derzeit 7 der selbstverwalteten Hausgruppen mit dem Mietshäuser-Syndikat assoziiert. In ihnen leben etwa 100 junge Leute. Neben den Syndikatshäusern gibt es mehrere andere selbstverwaltete Hausprojekte. Diese ganzen Hausprojekte, die werden gebaut, meistens auf Kosten des eigenen Karriereverlaufs. Also das heißt, irgendwie Leute nehmen sich 3 Jahre eine Auszeit von ihrem beruflichen Weg, wenn sie denn so einen solchen haben, und schleifen Dielen oder reißen den Schwamm aus den Wänden oder so. Und irgendwann sind dann halt die Leute auch ziemlich abgekämpft und durch. Und ich habe in Leipzig schon viel den Eindruck, dass es ganz schön, also auch viele Gruppen so in diesem vielen Bauen ganz schön kaputt gehen und dass es halt einfach sehr belastend ist. Das sind oft Leute so Ende 20, Anfang 30. Georg Schwarzstraße 7 stand leer. Die 11 stand leer. Die 10 leer. Die Nummer 19 leer. Die 21. Die 21. Da wuchsen Bäume aus den Fassaden. Auch die 17 und die 18. Leer. Leer. Das ist hier so ein bisschen der Erfolg von zum Beispiel jetzt Leuten aus unseren Zusammenhängen in dieser partizipativen Weise der Stadterneuerung, die man ja auch kritisieren kann, aber vom Resultat her halt der Erfolg, dass fast all die Häuser, die vor 5 Jahren noch leer und unsaniert waren, wenn sie jetzt saniert werden, dann in irgendeiner Form, also entweder völlig klar dem Markt entzogen, Wohnprojekt wie Syndikat oder so, oder was Ähnliches mit, sagen wir, so halbwegs ansprechbaren, vernünftigen Privateigentümern, die hier auch selber vor Ort sind und jetzt eben nicht in diese reine Verwertungsschiene reingekommen sind. Das ist halt ein totaler Kraftakt, weil das ist halt eigentlich nicht so vorgesehen im Kapitalismus. Und ich glaube, dass die Leute in Hausprojekten enormen Druck ausgesetzt sind, ihre Utopie gegen den ständig wieder sie fordernden Mainstream zu verteidigen. Szenebezirk Lindenau-Plagwitz. Kunst, Kultur und neue Medien. Als Kapitalanleger suchen Sie selbstverständlich eine Immobilie, die Ihnen eine gesunde Rendite garantiert. Bei diesem Immobilieninvestment können Sie 12 Jahre lang nach dem Kauf hohe Steuervorteile geltend machen. Fragen Sie uns nach einem individuellen Anlagekonzept. Werbung des Immobilieninvestors Alpin Bauart Leipzig GmbH. Wir sind ja von der Wir müssten uns, die wir hier wohnen und die diese Freiräume nutzen und haben, glaube ich, auch immer wieder bewusst machen, dass was wir hier haben, die Scherben oder auf den Scherben gebaut wurde oder ist, was hunderttausend persönliche Tragödien sind. Die ist der infrastrukturelle Kollaps der ehemaligen DDR und der doch fragwürdige Umgang mit der Infrastruktur in den Nachwendejahren, dass dieser Kollaps erst die Leute hier zum Wegziehen bewogen hat und die Räume geschaffen hat, die wir jetzt alle nutzen können. Und da waren wir zum Teil in Häusern, also da kamst du in Wohnungen rein, die sahen halt aus, wie wenn es 93 wäre und gestern jemand abgehauen wäre. Also da war noch die Wäsche in den Waschmaschinen. Und angeblich lag irgendwo ein toter Hamster im Hamsterkäfig. Also wirklich einfach abgehauen. Also das komplett alles zurückgelassen und so. Und das war halt das, was hier offenbar zum Teil in den frühen 90er oder in den 90er Jahren passiert ist, dass diese Gegend konkret, die Georg-Schwarz-Straße, eben dann noch den großen Niedergang erfahren hat. Arbeitsmoral. Wir wollen doch alle nur, wir wollen alle. Bis heute sind in Leipzig Leerstand und Arbeitslosigkeit hoch. Fast jeder fünfte Bewohner lebt von Hartz IV. Leipzig hat ein Defizit von über 700 Millionen Euro angehäuft. Trotzdem gehen viele junge Menschen lieber nach Leipzig. Der Spiegel, 22. Oktober 2012. Freiräume bedürfen erstmal natürlich viel Arbeit, weil es auch einfach ein Freiraum von Geld ist meistens. Das heißt, jeder, der hinzieht oder jeder, der einen Freiraum aufmacht oder bezieht, hat meistens selber auch kein Geld. Ansonsten würde die fragliche Person wahrscheinlich auch andere Dinge tun. Und ein Freiraum entwickelt sich aus diesem Mangel. Es gibt Leute, die in Leipzig solche Projekte machen, die ganz klar sagen, hier ist mir wohl, hier kann ich mit wenig Geld leben. Leipzig ist cool, mir geht es vor allem darum, dass ich hier irgendwie bleiben kann und mich über Wasser halten und sei das auch mal eine Zeit lang irgendwie von Hartz IV zu leben oder so. Keine Spießer, keine Schickeria, total kinderfreundlich. Nur Jobs gibt es wenig, aber das ist okay. Goodbye München, hallo Leipzig. Jobs gibt es, aber die sind noch viel prekärer, als man sich das in Berlin überhaupt vorstellen kann. Habe noch nie so wenig Geld wie in Leipzig verdient. Einfach mal die Schnauze halten und dieses Biotop sich selbst überlassen. Online-Kommentare zu einem Leipzig-Artikel in der Zeit. Hier leben einfach viele in dieser scheinbar selbstgewählten Prekarität, die aber eigentlich gar nicht so selbstgewählt ist. Ich kenne wirklich kaum Leute mit festen Stellen in Leipzig. Also erstmal mit unbefristeten Stellen und dann mit vollen Stellen. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses akademische Milieu, in dem das eh schwierig ist, so dass es an der Uni kaum unbefristete Stellen gibt und kaum volle Stellen. Und dann lauter Leute, die sich irgendwie so halb selbstständig machen. Ich meine, lauter so Geschäftsideen halt, die einem halt auch eher in Leipzig einfallen als anderswo, weil gerade Weg eh nicht geht. Ich selber als Künstlerin verdiene Geld, wenn ich zum Beispiel ein Projekt im öffentlichen Raum mache. Ich verdiene Geld mit meinem Handwerk, was ich auch noch habe. Und mit dem, was ich als Kunst zeige, wenn ich Klanginstallationen zeige, ist das natürlich genauso schwierig, Geld zu verdienen, weil das kann sich schlecht ein Privatmensch kaufen und hinstellen. Das Ökonomische muss man sich dann zum Teil, wenn man jetzt nicht sagen will, scheiß drauf, dass ich jahrelang studiert habe und ich mache jetzt einfach irgendeinen Job, sondern so ein bisschen in Anspruch hat, irgendwas zu machen, was vielleicht mit dem, was man studiert hat, was zu tun hat, dann muss man sich das anderswo holen. Und also jetzt so eine Leute, die so eine völlige, ganz konventionelle Karriereperspektive haben, die wären natürlich in dem Moment nicht hierher gekommen. Es ist halt die Frage, ob das mit dieser Selbstverwirklichung und dieser Kreativität dann halt auch eine Schönfärberei von den Lebensbedingungen ist. Ich profitiere da auch viel davon und ich habe also so mein Lieblingsprojekt, mein Chor. Der würde vielleicht in anderen Städten nicht existieren, weil ich einfach dafür nicht die Ressourcen hätte, die Kapazitäten, dass ich so viel Kraft in ein Projekt stecken kann, das mir finanziell nichts bringt. Aber gleichzeitig, vielleicht würde ich in einer anderen Stadt dafür bezahlt werden. Du triffst irgendwie mit Ende 20, Anfang 30 Leute, die du vielleicht vom Gymnasium her kennst, die so einen ganz konventionellen Weg eingeschlagen haben, vielleicht irgendwie Wirtschaft studiert haben und die sparen jetzt vielleicht fürs erste Eigenheim und du sagst, naja, wir besitzen da so drei Häuser, ne? Natürlich ist das in der Gruppe, natürlich ist das mit verschuldet und du bist nicht irgendwie der riesen super Privateigentümer, das will man ja auch nicht sein, aber dieser ökonomische Nachteil, der kann sich auch auf so ganz kuriose Weise dann eben umdrehen, dass du hier, weil es eben von Grund auf selbst aufgebaut ist, in manchen Bereichen, und das ist jetzt in erster Linie natürlich das Wohnen, tatsächlich dann ganz gute Perspektiven hast. Und das ist dann schon was, was man sagen kann, naja, dann bist du auch ein bisschen weniger auf ein bestimmtes Einkommensniveau angewiesen. Tausend sind Stiftungsprojekte, kreative Bastelexistenz und Synergieeffekte, mobil, flexible Effizienz. Tapfer sein und nie vergessen, woran bauen Alt und Jung? Energie, Innersohn, das offene Prozessen. Basteln, der Postmoderne an der Selbstverwirklichung. Man möchte irgendwie sich wohlfühlen in der Stadt, in der man endlich ist. Und aber wohlfühlen hat halt echt nichts damit zu tun, was hier eigentlich noch gemacht werden müsste. Ich meine, es laufen doch immer überall Nazis rum und im Endeffekt habe ich nur das Gefühl, wir feiern so eine große Wohlfühlparty irgendwie am Rande dieser eigentlich so schwelenden Katastrophe und fühlen uns aber schon längst viel zu gut und viel zu wohl dabei, was wir gemacht haben, was wir geschafft haben in dieser Stadt und denken, dass wir tatsächlich was geschafft haben, als dass wir tatsächlich noch daran arbeiten, irgendwas weiterzumachen. Es geht darum, so eine Haltung einzunehmen für mich. Es geht darum, mir bewusst zu sein, in welchem Umfeld ich lebe. Es geht aber genauso darum, ein Leben zu führen, was für mich lebenswert erscheint. Nämlich, dass ich meine Kunst auch weitermachen kann und nicht gezwungen bin, an den Stadtrand zu ziehen. Wenn eben diese unglaublich intensive Bauzeit mal vorbei ist, ob dann einfach die große Ermattung kommt und cool, wir haben uns jetzt hier unser Paradies geschaffen. Yes. Eine riesige Wundertüte. Oder ob man dann die Energie, die man vorhin in die Bauten gesteckt hat, vielleicht in weitere wichtige Themen steckt. Und das wird ja dann so ein Viertel wie hier, wo doch die Dichte von solchen alternativen Projekten relativ hoch ist, nochmal voranbringen. Ne? Also das so eine, jetzt so staatsmännisch gesprochen, und durchaus auch so eine aktive Bürgerschaft, einfach engagierte Menschen sich hier so ein bisschen festsetzen und auch gucken, dass es eben nicht nur ihnen gut geht, weil sie irgendwie sich diese Häuser sichern konnten, sondern auch eben zum Beispiel Flüchtlingen oder Leuten, die dann vielleicht in diesem ganzen Kontext der weiteren Entwicklung des Viertels vielleicht irgendwann dann doch mal unter die Räder kommen. Also das ist also diese berühmte Gentrification-Diskussion, die doch auch langsam anläuft. Also ich denke, dass es schon in Deutschland eine enorm große Sehnsucht gibt nach diesem Biedermeier, also nach dieser Sicherheit und nach Wohlfühlen im eigenen Habitus. Und ich glaube auch, dass die wesentlich effizienter ist, durchsetzungsfähiger und vor allen Dingen besser finanziert. Aber genau deswegen muss es halt auch immer irgendwie sowas wie Selbstverwaltung und Anarchie geben. Und ich hoffe, dass das auch mal da bleiben wird. Leipzig, dein zweiter Name lautet zwar Veränderung, aber ob du diese neue Zeitenwende, den Eintritt in die Ära des Normalen überstehst, ohne daran kaputt zu gehen? Im Endeffekt haben wir nicht irgendwann entschieden, so, das wird jetzt hier alles eine Geldverdienmaschinerie. Und deswegen finde ich nach wie vor diesen ganzen Hype und auch diese Gentrifizierung eigentlich alles so ein bisschen eher so Schattenbegriffe, die für mich erzeugt wurden und an denen wir zwar mit zu tragen haben, weil wir Dinge schöner gemacht haben, aber bei denen wir auf jeden Fall nicht das letzte Wort mitzusprechen hatten. Selbst wenn das jetzt so weitergeht, wie es gerade in den letzten 2 Jahren bedenklich angefangen hat und hier so eine große Blase entsteht, ja, diese Blase kann auch ganz schnell wieder platzen, während die Häuser, die jetzt schon irgendwie sicher in Händen von irgendwelchen, wie zum Beispiel Mietshäuser-Syndikat, was auch immer ist, irgendwie, die sind da, die können wir erhalten. Don't believe the Hype. Niemals. Swinging Leipzig, subkulturelles Image und Marketing. Sie hörten ein Feature von Marcel Rabe und Manuel Walz. Mit Maja Dolderer, Musikerin. Lars Werner und Anna Schimkat, freie Künstler und Mitglieder im Verein zur Förderung unabhängiger Kunsträume. Tim Herrmann, Statistiker. Tobias Bernett, Ethnologe und Historiker. Yvonne Mantai, Projektleiterin Leipziger Stadtbau AG. Es sprachen Camilla Rentschke, Sigrid Burgholder, Gregor Höppner und Christoph Wittelsbürger. Es sang der bestaussehendste Chor Leipzigs. Ton und Technik: Ernst Hartmann und Beate Braun. Redaktion und Regie: Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.